Aber Katja lebt noch, über 60 ist die schwarze Donner genannt. Und alle kennen sie, du kannst die Leute nach ihr fragen. Nein, Zigeunerin nicht, weil sonst hätte man sie doch unter Adolf vergast. Aber sie lebt ja noch, ist das, was viele dir dann sagen. Immer lebte sie schon in der Kate am Moor, immer stand auch schon da die alte Kutsche vor und immer rätseln schon die Leute, wie viel Laber sie hatte und was sie genau Tag und Nächte lang treibt und warum diese Frau so viel geliebt wird und bis heute. Und wer immer bei ihr angemuschelt war, hat ihre Kutsche bemalt, eine ganz bunte Pracht, das waren Männer, Frauen, Knaben, die ihre erste vielleicht oder letzte, wer weiß, große Leidenschaft still doch meistens laut und heiß bei ihr gesucht, gefunden hat. Sommer nun war's, eines Morgens früher, blickte Katja hinaus und sie erstarrte, sah die ganze Kutsche weiß gestrichen und ein Hakenkreuz groß aufgemalt und da stand, du Zigeunerin wirst mit deinem Puff verbrannt und es sind Nazis rumgeschlichen. Der Laber war da, so ein Lockenkopfmann, Tommy Gottschalk glich der da und den haben sie dann Nase und Rippen eingeschlagen. Ein DJ und der war auch ein bisschen verrückt, warum ist der mit seiner Latte rausgerückt, um die Maskierten zu verjagen? Alle freuten sich schon auf ein Feuerchen, doch es erinnerte sich die schwarze Donna noch an jenes Chor von Lederhecken, dessen Chef sie einst von der Fimose geheilt und die kamen noch gleich auf Krädern angeheult, verbreiteten einigen Schrecken. Tag und Nacht wachen jetzt an der Kate am Moor und bemalt wieder auch die alte Kutsche davor und auch das Hakenkreuz verschwunden. Wird der Nazi-Chef auch, doch vielleicht wird er ja so in 1000 Jahren oder noch später da als blonde Moorleiche gewunden. Aber Katja lebt noch, über 60 ist die schwarze Donner genannt und alle kennen sie, du kannst die Leute nach ihr fragen. Nein, Zigeunerin nicht, weil sonst hätte man sie doch unter Adolf vergast, aber sie lebt ja noch, ist das, was viele dir dann sagen.